Bitte schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier auf dieser Station als Dienstabendarzt tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Ich muss gleich als erstes noch einmal fragen. Verraten Sie mir bitte noch einmal Ihren Namen. Kapagan. Herr Kapperan, gut. Ja. Ja. Ja. Ja. Bevor wir, genau, ja. Okay, ja. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, sicher. Okay, wie heißen Sie? Ich heiße Udo Schlüter. Udo Schmitter. Schlüter. Schmitter. Schlü, also U Umlaut, TER. Okay, TER. Frau Schlüter, können Sie Herr, Ihr Udo Herr ist ein Männername. Schlüter, können Sie Ihr Vorname stabilieren? UDO, ganz einfach. Okay. Wie Udo Lindenberg. Genau, ja. Herr Schlüter, wie alt sind Sie? Ich bin 46 Jahre alt. Ja, 46 Jahre. Und wann sind Sie ge genau geboren? Am 6.7.76. Ja. Und wie viel schwer sind Sie? Wie schwer ich? Ja, so 86 Kilo wiege ich. Ja, gut. Und wie viel groß sind Sie? Ich bin 1,80 Meter. Ja. Herr Schlüter, was für Beschwerde haben Sie? Was führt Sie zu uns? Ja, also ich hab so Schmerzen im Bauch und Ja. das wird in letzter Zeit immer schlimmer. Und ich fühle mich auch total schlapp. Ich kenne mich also selber nicht wieder, ja. Und ja, die Schmerzen sind ziemlich unangenehm. Ich merke aber auch, ja, dass ich so schlapp bin. Ich komme die Treppen kaum noch hoch. Und Ja. ja, dann habe ich zugenommen in letzter Zeit, habe so einen dicken Bauch bekommen. Und ja, manchmal ist mir extrem schlecht, manchmal nur ein bisschen. Genau, ja. Dann habe ich also so ein komisches Kribbeln in den Beinen. Also, das sind so ganz viele Sachen, die ich fühle Genau, mich ja. einfach ganz schlecht. Ja, wo genau sind die Schmerzen? Im Bauchschmerzen haben Sie gesagt, Ja. Oberbauch oder Unterbauch oder Eigentlich eher so im Oberbauch. Oberbauch. Rechtsseitig oder linksseitig, können wir sagen? Kann ich das sagen? Vielleicht am ehesten ein bisschen nach rechts verschoben, aber eigentlich ist der Oberbauch. ganze Oberbauch tut Genau, mir ja, weh. Oberbauchschmerz haben Sie. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, das hat langsam angefangen, dann habe ich gedacht, das geht auch wieder weg. Also das geht jetzt schon ein paar Monate, vielleicht so ein Vierteljahr. Ja, ein paar Monaten. 3 Monate. 3 Monate, genau, ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie auch dicken Bauch haben, ja? Ja, ich merke das, dass meine Hosen kneifen. Ja. Ja, okay. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen drückend oder steichend oder dumpfe Schmerzen? Also eher drückend als stechend. Und ja, das ist so ein ja, drückender, dumpfer Schmerz, würde ich sagen, ja. Okay, ja. Können Sie diese Schmerzen auf einer Schmerzskala beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte und 10 sehr starke Schmerzen meint? Ja, vielleicht so in der Mitte bei 5 dann. Ja, okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Ja, ich glaube, wenn ich mich hinlege, dann wenn ich abends zur Ruhe komme, habe ich das Gefühl, dass es schon ein bisschen besser wird. Aber so ganz weggehen die eigentlich nicht. Genau, wenn sie hinlegen, ist die Schmerzen besser geworden, ja? Ja, wenn ich halt Ruhe gebe, ne? Wenn ich nicht rumlaufe und so. Genau, ja. Ja, und gibt es etwas, dass die, oder gibt es eine bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Zum Beispiel nach dem fettiges Essen sind die Schmerzen schlimmer geworden, oder? Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also was ich merke, dass eben so bei Belastung, wenn ich die Treppen hochgehe, dass ich dann so außer Puste bin und ich glaube, dann werden die Schmerzen auch ein bisschen schlimmer. Okay, Belastungs- und wenn Sie husten auch, ja? Ja, ich habe auch so ein bisschen trockenen Husten, das stimmt, ja. Genau, ja, okay. Sie haben trockene Husten und seit wann haben Sie diese trockene Husten? Das habe ich auch schon lange. Ja, das nimmt man ja immer nicht so schwer. Ja, das habe ich schon eine ganze Weile. Okay, ich muss diese Beschwerden wieder ein bisschen tief gehen. Seit drei Belastungs, Sie haben gesagt, drückend. Und sind die Schmerzen dauerhaft oder gehen sie auch wieder weg? Sie haben gesagt, Stärkintensität ist ein bisschen wellenförmig. Aber die Schmerzen auch. Ja, also ich habe ja jetzt nicht seit 3 Monaten immer ansteigende Schmerzen. Zwischendurch wird es ein bisschen weniger, aber. Die Schmerzen immer bleiben, ja? Immer bestehen. Haben sie. Ganz weg gehen die gar nicht, ja. Okay, genau, ja. Okay. Und leiden Sie unter Luftnot? Oder? Ja, sagte ich ja, wenn ich Treppen hochlaufe, dann kriege ich nicht gut Luft. Okay. Das ist aber auch relativ neu, das habe ich früher nicht gehabt. Genau. Diese Bauchschmerzen auch, haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Nee, solche Bauchschmerzen kenne ich nicht. Also ja. Klar hat man mal Magenschmerzen oder sowas, aber solche Schmerzen wie jetzt, nee, sowas habe ich noch nie gehabt. Okay. Sind Sie wegen dieser Beschwerden beim anderen Arzt gewesen? Nee, ich bin da nicht hingegangen. Ich denke immer, Hausarzt, der kennt mich sowieso nicht so gut. Okay. Haben Sie etwas eingenommen, Medikamente eingenommen, um diese Schmerzen zu lindern? Ja, ich habe versucht, einen Schnaps zu trinken, aber das war irgendwie auch nicht gut. Okay. Welche haben Sie getrunken? Ich habe nicht verstanden eigentlich. Ich habe Schnaps getrunken. Ah, Schnaps, genau, okay. Ich meine, ich trinke sowieso regelmäßig mal so ein Schnäpschen. Und dann habe ich versucht, ob das damit besser wird. Habe mich mal einen mehr getrunken, aber so richtig gut war das auch nicht. Ja, leider nicht geholfen, aber wir werden alles tun, um Ihnen zu helfen. In diesem Abteilung, in diesem Krankenhaus. Und Sie haben gesagt, glaube ich, am Anfang, dass Sie ein bisschen Kribbeln in den Beinen aufgefallen sind. Ja. Okay. Ja, und also die Beine kribbeln und ich bin so ein bisschen unruhig auch. Das merke ich auch. Ah. Nur in den Beinen, an den Beinen haben Sie diese Kribbeln? Das Kribbeln ist nur in den Beinen, ja. Mhm. Beide Beine, ja? Ja, das ist gleich. Genau, ja. Und haben Sie angeschwollene Beine bemerkt? Oder ist Ihnen aufgefallen? Das ist mir nicht aufgefallen. Habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Haben Sie Fieber? Ich weiß, ich habe mich nicht gemessen. Aber fühlen Sie sich nicht fiebrig? Aber fiebrig, manchmal schwitze ich in der Nacht, ja. Aber ich habe jetzt nicht gemerkt, ich denke, das ist wahrscheinlich kein Fieber, sondern es ist nur, weil es im Bett warm ist halt. Okay, schwitzen Sie in der Nacht, ja? Mhm. Seit 3 Monaten, oder? Ja, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Und müssen jetzt Sie, ist ja auch erst Sommer, im Winter habe ich nicht geschwitzt, aber jetzt schwitze ich. Okay. Und leiden sie unter Herzklopfen oder Herzrasen, Schüttelfrost? Also Herzrasen, das habe ich schon manchmal, ja. Dass ich so das Gefühl habe, das klopft ganz schnell. Und das ist eigentlich so, ja, wenn ich mich abends hinlege, so, dann merke ich das mit einmal, ja. Ja, okay. Müssen Sie mehrere Kissen benutzen, um gut zu schlafen? Oder brauchen Nö, Sie eigentlich nicht. Erhöhte Eigentlich Oberkörper? Nicht. Ja, keine, okay. Nö, eigentlich nicht. Wie ist Ihr Appetit? Ja, zurzeit schmeckt es mir nicht so gut. So gut, Sie haben gesagt, dass Sie zugenommen haben, ja? Ja, deswegen, das verstehe ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich esse eigentlich wenig, weil es mir eigentlich gar nicht gut schmeckt. Und trotzdem habe ich zugenommen. Okay, wie viel Kilogramm in den letzten wie viel Monaten haben Sie genommen? Das mögen so 3-4 Kilo gewesen sein. Ja. Sie waren 30 Kilogramm, haben Sie gesagt. Und jetzt? Ich habe 86 Kilo gewogen oder ich wiege 86 Kilo und ich habe mal 89 gewogen oder 90. 90. Ach Quatsch, nee, umgekehrt. Nein, also jetzt wiege ich 86 und ich habe immer 81 gewogen. Ja, 81, genau, 7 Kilogramm haben Sie zugenommen. 5 Kilogramm in den letzten 3 Monaten, oder? Ja, so ungefähr. Genau, okay. Ich wiege mich ja nicht so oft. Ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Ja, manchmal habe ich ein bisschen Durchfall und aber mit dem Wasserlassen habe ich eigentlich keine Probleme. Ja, hin und wieder habe ich mal so ein bisschen Durchfall und ich habe ziemlich viel Blähungen zurzeit. Wie bitte? Ich habe ziemlich viel Blähungen. Ja, Blähungen, genau. Sie fühlen Sie sich, als ob Sie Ballon ein bisschen, ja, oder? Ja, so ein bisschen, genau. Ja, okay. Füllegefühl haben Sie. Und Blähungen auch haben Sie, ja. Das, okay. Müssen Sie sauer aufstoßen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Sodbrennen haben Sie? Nee, auch nicht. Okay. Jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Krankengeschichte stellen. Leiden Sie an einer bestimmten chronischen Erkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Nee, ich gehe ja nicht so oft zum Arzt. Also ich glaube, ich habe nichts, soviel ich weiß. Bisher war ich immer soweit gesund. Das Einzige, was ich mal hatte, ich habe mir mal den Unterschenkel, da hatte ich mal einen Beinbruch und da bin ich operiert worden, aber sonst bin ich eigentlich nicht beim Arzt. Okay, Beinbruch. Wurden Sie operiert wegen Beinbruch? Ah, das ist jetzt, lassen Sie mich überlegen, das ist jetzt so 15 Jahre her. Vor 15 Jahren? Okay. Wurden Sie operiert und jetzt sind Sie beschwerdefrei, oder? Ja, das ist alles gut verheilt, ja. Okay. Total Endoprothese wurde bei... Nein, das war eine Fraktur im Unterschenkel. Ah ja, okay, eine Fraktur, okay, ja. Ansonsten keine weiteren Operationen bei Ihnen, ja? Nee, außer sonst bin ich noch nie operiert worden. Nehmen Sie Medikamente, regelmäßig Medikamente ein? Na, wenn ich mal Schmerzen habe, nehme ich wohl mal Aspirin ein oder so. Aber eigentlich nehme ich keine Medikamente. Okay, Aspirin, wie viele Milligramm nehmen Sie ein? Ach, was steht denn da drauf? Da steht, glaube ich, kann das sein, dass da 200 drauf steht? Dann nehme ich dann mal zwei Stück, wenn ich Kopfschmerzen habe oder so. Ja, 200, oder? Ich meine ja. Okay. Wenn Sie Kopfschmerzen haben oder so, ja. Sind Sie gegen etwas allergisch? Glaube nicht. Eigentlich habe ich keine Allergien, nee. Okay, sind Ihnen Unverträglichkeiten, irgendwelche Unverträglichkeiten bekannt? Aufgefallen? Bisher war ich immer gesund. Ich habe keine Allergien, kann alles essen, kann alles trinken, war nicht beim Arzt. Und nur jetzt ist mir halt so furchtbar schlecht und ja, habe ich diese Schmerzen. Okay, ja. Rauchen Sie? Ja, rauchen tue ich schon, ja. Ja, seit wann rauchen Sie? Und wie viel Päckchen am Tag? Naja, so ja, zwei Päckchen am Tag sind es bestimmt. Und ja, lassen Sie mich überlegen. Vielleicht so, seit ich 18 bin oder so, 19, da habe ich angefangen. Am Anfang habe ich nicht so viel geraucht, aber jetzt inzwischen rauche ich schon so zwei Päckchen am Tag. Genau, ja, seit 18 bin, das heißt, seit 28 Jahren. 28, ja. Genau. 28 Jahre lang rauchen Sie Zigarette und zwei Päckchen. Ja. Trinken Sie Alkohol? Ja, klar. Also ein paar Flaschen Bier am Tag und ja, manchmal eben auch einen Schnaps. Ja. Wobei der Schnaps hat mir in den letzten Tagen nicht so gut geschmeckt. Okay. Und bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich, das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Drogen? Drogen, nee, ja. Also das Bier und der Schnaps, das reicht. Also Drogen nehme ich nicht auch. Okay. Wie ist Ihr Impfstatus? Mein Impfstatus? Ja, also ich bin gegen Corona geimpft, wenn Sie das wissen wollen. Ja, sind Sie gegen Corona vollständig geimpft, ja? Ja, da habe ich 3 Impfungen. Okay, gut. Und andere Grundimpfungen haben Sie erhalten, oder? Ja, so als Kind, was man da so bekommt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Tetanusimpfung bekommen, als ich mich verletzt habe. Aber sonst wüsste ich nicht, was ich sonst für Impfungen bekommen habe. Okay. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Im Ausland? Nee, ja. Da bin ich nicht gewesen. Okay, keine. Treiben Sie Sport oder jetzt können Sie gut Sport treiben? Nein, also Sport war noch nie so mein Ding. Ja, also bei der Arbeit ist es anstrengend genug, da brauche ich nicht noch Sport hinterher. Ja, okay. Und haben Sie in der letzten Zeit einen Unfall gehabt? Nein, nein, nein. Nur damals vor 15 Jahren, als ich mir das Bein gebrochen habe. Das genau, war ja. Unfall. Aber ansonsten jetzt in letzter Zeit hatte ich keinen Unfall, nein. Okay, ja, gut. Jetzt möchte ich zu Ihrer Familiengeschichte etwas fragen. Jetzt sind Sie verheiratet oder wie ist Ihr Familienstatus? Ich bin geschieden. Geschieden, okay. Haben Sie Kinder? Ja, aber die leben bei meiner Frau. Okay. Und Sie leben Sie allein, oder? Mit ich lebe alleine, ja. Okay. Wie viele Kinder haben Sie? 2. 2 Kinder. Mhm. Die gesund sind, oder? Die sind gesund, ja. Okay. Und ich vermute, dass Ihr Eltern auch noch leben, oder? Ja, meine Mutter lebt noch, aber mein Vater, der ist ja noch nicht so lange her. Der ist auch nicht alt geworden. Der ist mit Mitte 70 ist der gestorben. Okay, woran ist er Ja, gestorben? der hatte Demenz und der hatte dann auch Probleme mit der Leber. Okay. Und gestorben, ja. Okay. Mutter jetzt lebt noch und hat die Mutter etwas Ja, chronische meine Erkrankungen? Mutter, die hat ein bisschen hohen Blutdruck, das hat sie mal erzählt. Und ich weiß auch, dass die Diabetes hat. Okay. Typ 2, oder? Ja, also Typ das ist 1? jetzt erst im Alter gekommen, ja. Ja, okay. Gibt es in Ihrer Familiengeschichte wichtige chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Großeltern oder so? Nee, sonst wüsste ich nicht, dass da irgendwas war. Das ist ja auch alles schon so lange her. Da weiß ich aber nichts drüber. Okay. Und was machen Sie als beruflich? Ich arbeite im Straßenbau. Straßenbau. Ja, sind Sie damit zufrieden bei der Arbeit? Ja, ist halt anstrengend, ne? Aber wird gut bezahlt. Ja, okay. Ja, Herr Schlüttel, ich möchte ein paar Fragen über Ihre aktuelle Beschwerden noch stellen, an Sie stellen. Sie haben gesagt, dass Sie, oder ich möchte zuerst kurze Zusammenfassung machen. Sie haben gesagt, dass Sie seit 3 Monaten Oberbauchschmerzen haben und die Schmerzen seien langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Und die Schmerzen sind drückend und dumpfe und bewegungsabhängig und Sie können nicht gut bewegen oder Sie können nicht gut laufen oder Treppen steigen. Ja, da habe ich aber nicht, das ist nicht so sehr mit den Schmerzen, sondern das ist mehr, dass ich dann Husten. so keine Luft mehr kriege, ne? Genau, Luft mehr kriegen, ja, kriegen. Und Sie haben auch trockene Husten. Seit wann haben Sie diese trockene Husten? Ach, den habe ich schon lange. Wissen Sie, als Raucher, da wundert man sich ja eigentlich nicht, wenn man mal so ein bisschen hustet, ne? Genau, ja. Okay. Und wegen dieser trockenen Husten auch sind Sie beim anderen Arzt gewesen? Nein, der sagt ja nur, ich soll aufhören mit Rauchen. Das will ich ja gar nicht hören. Okay, ja. Atemnot und Gewichtsabnahme. Ja, möchten Sie etwas hinzufügen? Oder haben Sie eine Frage? Na, Sie haben mir jetzt schon so viele Fragen gestellt und ich habe schon so viel erzählt. Ja, die Frage ist natürlich, was kann man tun, dass es mir wieder besser geht, dass ich wieder arbeiten kann und dass ich mich nicht so schlapp fühle. Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Jetzt, ich möchte noch eine Frage auch an Sie stellen. Ist Ihnen übel? Und Ja, haben das Sie... habe ich ja gesagt. Das habe ich ja gesagt, dass mir immer so schlecht ist, ja. Genau, und haben Sie erbrochen? Ja, so ein, zwei Mal, ja, aber da habe ich, ja, wenn man viel Alkohol trinkt, dann passiert das schon mal, dass man sich Ist das übergeben muss, ne? verbunden mit diesen Bauchschmerzen? Also ich weiß nicht, glaube nicht so richtig. Okay. Wie viel Mal haben Sie erbrochen? Sie haben gesagt 2 Mal oder 3 Mal? Ja, in letzter Zeit zweimal, ja. Okay. Jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie wir vorgehen können. Herr Schlüttel, zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen wegen dieser Beschwerden. Sie haben Husten, trockenen Husten und auch Sie haben Bauchschmerzen. Ich möchte beide auch körperlich untersuchen und von Ihnen Blut abnehmen und Bauchultraschall würde ich durchführen und Röntgen, zwei Ebenen, Brustkorbröntgen würde ich veranlassen. Und für EKG möchte ich schreiben. Und auch mit diesen Ergebnissen und mit diesen Befunden werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen kommen, sage ich Ihnen, wie wir vorgehen können. Okay, müssen Sie ja, bei dann uns warte bleiben. Ich so lange jetzt. Ja, Ne? für weitere Untersuchungen und Behandlungen müssen Sie hier bei uns Okay. bleiben. Ja, ja danke schön. Ja, okay. Kollegen haben Fragen. Eine Frage, haben Sie Gelbfärbung in der Haut oder in Ihren Augen? Also hat der nicht bemerkt. Sind die Schmerzen irgendwelche Organe ausstrahlen? Also beschreibt der Patient nicht. Der hat nur diffuse Oberbauchschmerzen. Ja. Haben Sie ein enge Gefühl in der Brust? Jein. Also er beschreibt, dass er Luft nötig ist bei Belastung, aber das wird nicht explizit als enge Gefühl in der Brust beschrieben, aber er beschreibt schon auch, dass er zwischendurch Herzrasen hat, ja, dass er das merkt, dass das Herz schneller klopft. Seit wann trinken Sie Alkohol? Och, schon ewig. Ja, seit er erwachsen ist, trinkt er. Sind die ihre Beine Krippen auch in Ruhe oder nur bei Belastung? Gerade in Ruhe. Gerade in Ruhe. Okay. Und unsere Kollegin Ali ist da. Ali? Ja. Ali. Super. Ja. Hallo. Hallo. Wie ist Guten Ihnen? Abend, Frau Wichmann. Wie geht es Ihnen? Ja, wie geht es Ihnen? Ja. Ja, gut natürlich. Ich habe. Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt. Ja, ich habe einen Anruf bekommen. Ich habe schon okay, bestanden ne? heute. Zum Glück. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super. Ja, danke sehr. Schön. Und aber jetzt, ich kann nicht Sie hören. Hallo. Oh. Ah, super. Super. Jetzt okay. Ich kann hören. Ja, die Prüfung dauerte ungefähr 4 Stunden. Und um Gottes Willen. Genau. Es war sehr schwer eigentlich für mich, weil Prüfer wollte nicht eigentlich nicht nur ein Anamnesegespräch führen, sondern sehr viele Reaktionen zu machen und eigentlich es gab viele verschiedene umgangssprachliche Symptome. Deswegen ich konnte leider nicht ganz genau verstehen, aber immer ich habe nachgefragt. Zum Super. Beispiel die Patientin hat gesagt, Papa, ja, heute. Einen Moment, ja. Einen Moment, bitte. Mein, hey. Einen Moment. Sie haben mir gesagt, eigentlich jetzt, ich habe noch nicht verstanden. Sie hat immer ihre Gürtel gezeigt und ja, Sie haben schon gesehen, aber es gab eine Verb. Ich habe niemals verstanden. Und ich habe gefragt, was meinen Sie, das bedeutet, Sie haben viel Kilo abgenommen oder zugenommen? Und die Patientin hat immer gesagt, Herr Doktor, immer habe ich gesagt, ich habe gleiche Sache gesagt. Und dann, aber leider, ich konnte nicht verstehen. Und am Ende der Prüfung, der Prüfer hat mir gesagt, dass Herr Doktor, Sie ja, mussten viele umgangssprachliche Sachen wissen. Sie konnten sehr gut Hochdeutsch sprechen oder Ihre medizinische Kenntnisse war sehr gut. Aber Sie müssen ein bisschen umgangssprachliche lernen oder so. Und eigentlich, ich weiß es nicht, welche Buch gibt es diese Informationen oder ich weiß es nicht eigentlich. Also da fällt mir eigentlich jetzt auch nichts dazu ein, wo man jetzt so spontan sagen würde, was die jetzt gemeint hat. Und meine, wenn da jemand am Gürtel hantiert, dann würde ich schon auch fragen, haben Sie zu oder abgenommen? Das ist das Einzige, was einem dazu einfällt. Ja? Und also dann muss die halt in Gottes Namen eine andere Formulierung wählen, wenn sie eine mit keinem Mittel der Welt verstehen. Aber Sie sagten, da wären mehrere solche Sachen? Eigentlich zwei oder dreimal hat sie gemacht. Und ja, manchmal leider ich. Hat sie denn Dialekt gesprochen? Nein, nicht Dialekt. Okay. Eigentlich, aber manche umgangssprachliche Verben hat sie immer benutzt. Und ja, gut, Ende, das versuche ich ja hin und wieder auch. Der hier heute hat ja auch jetzt nicht so richtig, ne, der hat ja auch nicht so richtig fachlich richtig gesprochen, sondern hat ja auch sich so ein bisschen drumherum geredet, ja. Und das erleben Sie natürlich schon immer wieder. Aber man muss das ja nun in der Prüfung nicht bis zum Exzess betreiben. Aber was war denn jetzt eigentlich die tatsächliche Diagnose oder was war denn die Grunderkrankung von der Patientin? Es war Diabetes mellitus, aber nicht ganz genau oder nicht ganz klar. Am Anfang, eine Mitarbeiter hat uns gesagt, Sie müssen nicht eine Verdachtsdiagnose wissen oder feststellen, weil alle Fälle ist sehr kompliziert und deswegen nur, zum Beispiel mein Fall war auch wie Herzinsuffizienz oder Diabetes insipidus der gleiche. Manchmal zum Beispiel bei Diabetes mellitus, manchmal brennende Fuß könnte Patient haben oder der andere zum Beispiel trockener Mund oder Polydipsie und ja, so weiter. Ja, Polydipsie, und aber ich meine, Diabetes insipidus ist ja schon sehr exotisch eigentlich. Ja, ich habe als Differentialdiagnose viele unterschiedliche Diagnose gesagt. Und ja, helfen Sie noch mal eben. Irgendjemand hat gerade gefragt, wo Sie Ihre Prüfung gemacht haben. In Frankfurt. In Frankfurt. Also, sehen Sie sich vor in Frankfurt. Das ist ja die Hölle. Ja. Genau. Na gut. Aber nach 4 Stunden hatten Sie Ihr Päckchen gepackt und dann war es okay. Nach der Prüfung haben Sie gemeint, eigentlich, ich habe nicht ganz verstanden. Ja, also nach den 4 Stunden wussten Sie aber Bescheid, jetzt ist es ja, natürlich, ja, zum Glück. Ich hatte ein bisschen Chance und Gott sei Dank, ich habe in meinem Heimatland 2,5 Jahre als Assistenzarzt im Bereich Innere Medizin gearbeitet. Diabetes mellitus, ich habe viele Erfahrung und ich habe viele Informationen über Diabetes mellitus gegeben. Deswegen, Prüfer waren dann letztendlich zufrieden. Ja, genau, sehr zufrieden. Ja. Und normalerweise habe ich schon einen Arbeitsvertrag erhalten von einer Rehabilitationsklinik. Super. Und, genau, und sie haben mir gesagt, nein, deine Kenntnisse ist sehr gut und du musst unbedingt eine Akutklinik arbeiten. Aber leider Sprachbarriere ist immer schwer. Und deswegen, ich habe erklärt, warum ich zuerst in Deutschland eine Rehabilitationsklinik arbeiten möchte. Und aber zum Glück, nach 4 Stunden habe ich diese Prüfung bestanden. Naja, na gut. Ja, okay. Dann kann ich nur sagen, ruhen Sie sich aus auf Ihren Lorbeeren und freuen Sie sich, dass es gut geklappt hat. So richtig Bedenken hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Ja, okay, sehr schön. Dann erlösen wir jetzt den Arm. Bitte? Ja, würde ich etwas sagen, Frau Weichmann. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für alles. Normalerweise, ich habe immer gesehen und gehört, dass ausländische Arzt sucht immer einen Sprachpartner für Anamnesegespräch. Mhm. Aber wie, ja, manchmal kann man finden nur ausländische Menschen. Und ja, ja. Und Sie oder Herr Heiko, gibt es noch eine ja, Muttersprache? Ja, er spricht Muttersprache und Sie auch. Ja, das ist sehr hilfreich, das ist sehr wichtig für uns. Ja, ja, tausend Dank für alles. Ja, gerne. Ja, ich freue mich, wenn es dann klappt. Wunderbar. Ja. Ja. Gut, jetzt wollen wir den armen Dr. Emin aber nicht noch länger hier auf die Folter spannen. Ja. Der will jetzt ja seinen Fall gerne schildern. Ne? Aber schönen Dank für die Prüfungsschilderung. Das war bestimmt für alle auch sowas, dass sie denken, oh Mann, hoffentlich passiert mir sowas nicht, oder? Ja. 4 Stunden ist schon wirklich hardcore. Ja. Okay. Freuen Sie sich und alles Gute für die Zukunft. Ne? Vielen Dank. Ja? Vielen Dank okay. Für alles. Tausend Dank. Ja, gerne. Ich freue mich, Sie auch kennenzulernen. Alles klar, ja, gleichfalls. So, jetzt, lieber Doktor, los geht's. Ja, ich noch habe eine Frage. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie Schnaps immer trinken. Und wie viel Glas am Tag? Oder wie viel? Das steht hier nicht so genau. Ja. Aber ich würde mal tippen, der trinkt schon ein paar Schnäpse am Tag, ja. Wie bitte? Der trinkt schon ein paar Schnäpse am Tag. Ein paar Schnäpse am Tag, okay. Mhm. Und gut Bier, ne? Ja. Mhm. Okay, Frau Oberärztin, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, den ich Ihnen vorstellen möchte. Herr Udo Schlüter. Ist ein 46 Jahre alt und 86 Kilogramm schwer und 1,80 Meter groß. Herr Udo Schlüter hat sich bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender Oberbauchschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen seien langsam aufgetreten und sind im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Und die Schmerzen seien drückend und dumpfe. Die Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 5. Die Schmerzen seien bewegungsabhängig und der Patient könne nicht gut bewegen oder wegen dieser Schmerzen. Und auch belastungsabhängig, auch mit Begleithusten. Der Patient habe viel Schnaps getrunken, um diese Schmerzen zu lindern, aber der Schnaps habe nichts geholfen und keine Ausstrahlung und es gäbe keinen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen. Als Begleitsymptomen habe der Patient seit mehreren Monaten trockenen Husten, weil er seit 28 Jahren 2 Päckchen Zigarette am Tag rauche. Und der Patient habe Kribbeln an den Beinen bemerkt, nur an den Beinen und Ödeme und Hautverfärbung an den Beinen wurden verneint. Neben diesem Husten habe der Patient auch oder leidet der Patient auch unter Atemnot und Nase- und Herzrasen. Und der Patient leidet unter Inappetenz und eine Gewichtszunahme 5 Kilogramm in den letzten 3 Monaten. Und habe der Patient auch leider unter Durchfall und Meteorismus. Meteorismus. Übel und zweimal erbrochen habe der Patient auch aus Erda. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf genannte Symptome. Die Vorgeschichte ergab eine Beinbruchoperation im Alter von oder vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, genau. Der Patient nehme nicht regelmäßig bei Bedarf Aspirin 200 Milligramm bei Bedarf Aspirin ein. Unverträglichkeit und Allergie wurden verneint bei dieser Patient. Und Herr Udo Schlüttel, wie ich gesagt habe, rauche seit 28 Jahren zwei Päckchen am Tag, und das heißt 56 Päckchen years. Und trinke Schnaps und ein paar Schnaps am Tag und Bier, und Drogen wurden verneint. Der ja. Patient sei vollständig geimpft, und die Reise und Unfall sei unauffällig oder wurden verneint. Der Patient sei geschieden, habe zwei Kinder, die, und lebe alleine. Der Patient lebe alleine, und die Mutter von dem Patienten lebe noch und leide an einer arterielle Hypertonie und Typ 2 Diabetes mellitus. Und der Vater des Patienten sei gestorben und hatte Demenz und Lebererkrankung. Mhm. Ist denn dieser Patient mal beim Arzt gewesen vorher? Nein, die Frage nach ähnlichen Beschwerden und die Frage nach Anwesenheit in anderem Arzt wurden verneint. Okay. Mhm. Und der Patient sei Straßenbauer aus Beruf, von Beruf, und sei zufrieden bei der Arbeit. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Cholestitis hin. Die Alternativen kommen folgende, zum Beispiel Ulcus ventriculi. Nochmal, was war das? Ulcus ventriculi. Ach so, ja, okay. Morbus Crohn und Hepatitis, auch würde ich sagen. Und zur weiteren Abklärung würde ich den Patienten zuerst eine körperliche Untersuchung durchführen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, zuerst Bauch möchte ich abklopfen. Natürlich zuerst abhören und abklopfen. Lebebereich würde ich abtasten und natürlich palpieren. Ja. Mhm. Und auch die Lunge und das Herz würde ich abhören mit dem Stethoskop. Ja. Und Bauch würde ich mit dem Durchfall, mit dem Ultraschall, Bauchultraschall. Ja, was erwarten Sie denn untersuchen. Da? Bauchultraschall würde eigentlich erwarte ich eine Lebervergrößerung. Ja, und was wegen, noch? Und vielleicht Gallengänge Verengung, und auch Stein kann ich auch dort finden und anschauen. Und auch die andere Nieren und Milz und andere Organen würde ich anschauen und beurteilen mit Ultraschall, Sonographie. Und EKG würde ich schreiben und auch eine Röntgen-Thorax, zwei Ebenen Röntgen-Thorax fallen lassen. Ja, und was machen Sie labortechnisch? Mit dem Labor? Mhm. Ja, mit dem Labor würde ich Cholesterinwerte würde ich anschauen und beurteilen, zum Beispiel GGT und Gallen oder GLP auch. CRP würde ich anschauen und Blutbild würde ich anschauen, Hämoglobin und andere Entzündungswerte und Nierenwerte, Leberwerte natürlich. Ja, ALT, AST zum Beispiel. Ja, Adenin, ja. Gut. Und gegebenenfalls eine Computertomographie für Bauch, Abdomen-Computertomographie kann ich auch. Könnte ich auch veranlassen, gegebenenfalls. Okay. Gut. Ja, dann was wäre denn Ihr Therapievorschlag? Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zuerst Zugang legen, dann den Patienten Nahrungskarenz würde ich empfehlen, bis wir eine Diagnose festgestellt haben. Schmerzmittel geben und gegebenenfalls eine Antibiotika verabreichen. Auch stationär aufnehmen zuerst natürlich. Ja, okay. Aufnehmen. Ja. Ja, Schmerzmittel. Und für die Luftnot würde ich auch Sauerstoffsättigung anschauen mit Blutbad. Ah, ja, Analyse, okay. Ja. Mit dieser Sauerstoffsättigung kann ich auch eine Sauerstoff anlegen. Ah ja, okay. Gut. Okay, dann untersuchen Sie mal den Patienten und halten mich auf dem Laufenden, was bei dem rausgekommen ist, ja? Ja. Okay, gut. Ja, eine Sache, bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben Sie, glaube ich, der Ärztin jetzt nicht erzählt? Und zwar, Sie haben, glaube ich, nicht von der Zunahme des Bauchumfangs berichtet. Ah ja, genau, ja. Gewichtszunahme, und das, ja. Und das würde natürlich wiederum eine diagnostische Maßnahme. Wonach gucken Sie beim Ultraschall? Ja, diese Aszite, diese freie Flüssigkeit im Bauch würde ich anschauen. Ja. Also der hat ja mit großer Wahrscheinlichkeit hat er Aszites. Wenn er also akut zugenommen hat und das also auch alles im Bauch sitzt. Genau. Und also in der Fallbeschreibung ist es tatsächlich eine Leberzirrhose. Ah, Leberzirrhose, genau, ja. Das. Ja, es ist tatsächlich eine Leberzirrhose und was natürlich so ein bisschen die Spur legt, ist der hochgradige und langjährige Alkoholkonsum. Mhm. Und ja, potenziell, also wenn man dann so Familiengeschichte anguckt im Sinne von Lebensgewohnheiten, die Geschichte, dass der Vater eben auch an einer Leberkrankheit verstorben ist, ja. Da kann man ja vermuten, dass es da so eine gewisse Rückkoppelung gegeben hat, was weiß ich, dass der sich das Trinkverhalten vom Vater abgeguckt hat, ja. Also Fakt ist, in dem Fallbeispiel ist es tatsächlich die Leberzirrhose gewesen. Ja. Und da waren als Differentialdiagnosen war da, genau wie Sie gesagt haben, die Hepatitis mit drin. Es war noch mit erwähnt, ein Leber- und ein Magenkarzinom. Hm. Ah, da kommt es. Ja, genau. Ja. Wäre ja auch nicht so ganz von der Welt. Ja. Ja. Gut. Ja, sprachlich fand ich es ziemlich gut. Ich musste nur am Anfang ein bisschen lachen. Ich habe mir das gleich aufgeschrieben. Sie haben gefragt, wie viel groß sind Sie und wie viel schwer sind Sie? Ja. Also. Wie viel wiegen Sie oder wie schwer sind Sie? Ja? Und wie groß sind Sie oder wie viel Zentimeter sind Sie groß? Ja? Aber nicht wie viel schwer und wie viel groß. Genau, also wie groß sind Sie, wie schwer sind Sie? Genau. Ja. Und ansonsten fand ich sprachlich jetzt okay. Vielleicht ein bisschen besser sortieren noch in dem Fragebereich die verschiedenen Kategorien. Ja. Ja, dass man nachher nicht nochmal auf die Schmerzen zurückkommt. Wobei das für mich tatsächlich immer das Schwierigste ist zu beschreiben. Ja? Ja. Ich beschreibe ja Schmerzen, die ich selber tatsächlich nicht habe. Genau. Ja? Und ich muss mich also immer auf das verlassen, was ich hier schwarz auf weiß beschrieben habe. Und ich bin natürlich kein Arzt, ja. Ich habe nicht schon 50 Leute mit Leberzirrhose kennengelernt, ja. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie sich das Beschwerdebild zeigt, ja. Ich muss mich dann immer so ein bisschen rumdrücken und da sind auch vielleicht die Angaben nicht immer so ganz konkret, ja. Und der hat ja eigentlich am Anfang schon eine Menge von so Nebensymptomen gesagt. Ja, der hat ja eigentlich, hatte er zwar Bauchschmerzen, ist deshalb gekommen, aber eigentlich hat er ja gesagt, boah, ich fühle mich so schlecht und bin so schlapp und mir ist immer übel und so. Der hat ja schon ein ganzes Paket eigentlich mitgeliefert an Infos. Ja? Ja. Und das muss man dann halt nochmal so ein bisschen auflösen, ja, und nochmal sagen, Sie haben erwähnt, und dass man das dann nochmal so in Stichpunkten hat. Ne? Und ja. Und ja, was ich immer den Klassiker finde, sind Sie nicht der Erste? Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf. Und dann kommt Durchfall, Schweiß, Nachtschweiß, Inappetenz und trockener Husten. Ja, damit ist die vegetative Anamnese schlichtweg nicht mehr unauffällig, ja, sondern da ist sie auffällig. Genau, ja. Ja? Viele. Also da muss man halt anders formulieren, muss man bei der vegetativen Anamnese ergab sich bang, bang, bang, bang, und dann muss man die Punkte, ja, sagen. Unauffällig ist es jedenfalls nicht mehr mit 4 Punkten. Ja, gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles gut verständlich und ich glaube auch von Ihrer Seite alles gut verstanden. Und ich meine auch alles gut übergebracht. Nur die Aszites haben sie der Oberärztin verschwiegen. Ja. Ne? Ja. Ja. Deswegen habe ich dann auch da nicht nachgefragt. Sonst hätte ich nämlich schon gefragt, was erwarten Sie beim Ultraschall im Bauch? Ja. Mhm. Ne? Und da haben Sie das halt nicht gesagt. Ja, zum Beispiel. Ne? Das ist eine gute Formulierung. Gut,